bin ich? Das ist nicht mein Zimmer. Ist das ein Traum? Das gibt's doch nicht. Ich bin in einem Hotelzimmer. Mein Handy. Verdammt. Mein Handy ist weg. Was hat das denn zu bedeuten?